Meiner Meinung nach ist die Denkpartei eine klassische fünfte Kolumne von Erdogan, von der Partei AKP. Hallo zusammen, willkommen am Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das Thema, das ein bisschen in der letzten Zeit unter dem Radar geblieben ist, und zwar die Denkpartei. In der letzten Zeit wurde ganz viel über die Wahlergebnisse in den Niederlanden geredet, und zwar vor allem um das Scheitern von Geert Wilders. Aber ein anderes Thema wurde von den Medien nicht besonders beachtet. Und zwar das Phänomen der Denkpartei. Diese Partei entwickelte sich aus der Sozialdemokratie, und zwar ehemalige Abgeordnete der Sozialdemokratie in den Niederlanden, nämlich Öztürk und Kuzu. Diese beiden Abgeordneten spalten sich von der größeren Sozialdemokratie ab und gründeten eine eigene Migrantenpartei unter der Bezeichnung Denk. Auf Niederländisch heißt es so viel wie Denken, und auf Türkisch hat es auch eine Bedeutung, nämlich Gleichheit. In Rotterdam hat die Denkpartei 8,1% gekriegt, in Den Haag 7,1% und in Amsterdam 7,5%. In Amsterdam haben sie nur ein bisschen weniger als die Sozialdemokraten gekriegt. Für mich ist das so eine neue Welle von den Sozialdemokraten oder von den Linken in Europa, sage ich mal so, die Linken 2.0. Es war immer klar, dass die Sozialdemokraten und die Linken ganz viele Migrantenstimmen kriegten, und diese Migrantennische war immer sehr vorteilhaft oder sehr nützlich für sie. Und jetzt bilden die Migranten ihre eigene Partei. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, denn das Programm der Denkpartei ist nicht unbedingt ein sozialdemokratisches oder sozialistisches Programm. Es ist einfach relativ schwer zu ermitteln, wo die Partei tatsächlich steht. Es wird einfach nur Bezug genommen auf das Thema Migranten, mehr nicht. Aber es war immer so, auch linke Agenda, Migranten und Integration und Diskriminierung und so weiter und so fort, Ja, oder? das ist richtig. Aber zum Beispiel steht die Denkpartei programmatisch dafür, die Integration zu überwinden. Das heißt also, Integration soll nicht mehr ein Ziel der niederländischen Politik sein in Bezug auf Personen mit migrantischem Hintergrund, sondern es geht jetzt um die Angleichung und Akzeptanz. Die wollen also nicht mehr von Integration sprechen. Ich glaube, sie wollen jetzt nicht genau Position beziehen. Sie wollen jetzt erst einmal nur mit dem Thema Migranten erst einmal auf Walfang gehen, oder beziehungsweise auf Stimmenfang, und fischen da auch bei den Migranten, und ganz besonders Türken. Zwei der drei Führungspersönlichkeiten sind türkischstämmige Niederländer, also Öztürk und Kuzu, die auch sich von der Sozialdemokratie abgespalten haben und vorher schon bereits im niederländischen Parlament Sitze hatten. Eine dritte Person, die ein bisschen auch als Alibi mit aufgenommen wurde, um die gesamte Spannbreite der verschiedenen Kulturen, die mit migrantischem Hintergrund die niederländische Gesellschaft aufweist, ist die Journalistin bzw. Fernsehmoderatorin Simons. Sie stammt ursprünglich aus der Karibik, wie ein großer Teil der Migranten in den Niederlanden, aus den ehemaligen Kolonien und beziehungsweise aus den Überseegebieten, also Antillen und Suriname, und soll wohl auch ein bisschen das Potenzial ausschöpfen der Migranten aus europäischer Herkunft. Soweit ich weiß, wollen Sie das Wort Allochton in den Niederlanden abschaffen lassen. Ja, das heißt, in den Niederlanden, das ist ähnlich wie in den USA und in Großbritannien, das haben wir in Deutschland nicht und in den meisten anderen europäischen Ländern auch nicht, wird auch nach der ethnischen Herkunft der Person gefragt bei Volkszählungen. Und da gibt es den Oberbegriff des Allochtonen. Allochtone sind in diesen Volksbefragungen und in dieser Erhebung der demografischen Daten Personen, die ethnisch gesehen keine Niederländer sind. Das heißt also, das umfasst dann auch die Wählergruppe, die Denk ansprechen will. Also vor allem muslimische Migranten, insbesondere Türken und Marokkaner. Das heißt, Sie wollen jetzt dieses Wort quasi, Sie halten dieses Wort für diskriminierend? Ja, das heißt also, das ist alles, worauf die Bezug nehmen. Die nehmen nicht Bezug auf Probleme in der Umweltpolitik, Infrastruktur, Verkehr, Außenpolitik auch nur sehr dürftig, und reduzieren sich auf solche Belange. Aber ich finde sonst noch zwei Punkte ganz wichtig, und meiner Meinung nach zeigen Sie genau das, worum es bei der Denk geht. Und zwar, Sie wollen nicht, dass Niederlande das Genozid von Armenien als solches bezeichnen. Das heißt, Hier überschneiden sie sich komplett mit AKP von Erdogan. Und diese gleiche Denkpartei gerechtfertigt auch die Inhaftierung einer niederländischen Journalistin türkischer Abstammung, nämlich von Ebru Umar, die inhaftiert worden ist, weil sie in den Niederlanden Erdogan-kritische und AKP-kritische Artikel verfasst hat. Also meiner Meinung nach ist die Denkpartei eine klassische fünfte Kolumne von Erdogan, von der Partei AKP. Schwierig. Also es gibt Anknüpfungspunkte, die sicherlich sehr erstaunlich Erdogan-freundlich sind. Trotzdem, es ist eine niederländische Partei, es sind zwei Personen, die lange im niederländischen Parlament waren, die auch insgesamt sich mit gesamtgesellschaftlichen, spezifisch niederländischen Problemen auch auseinandersetzen. Das Problem der Integration in den Niederlanden, Rassismus und derartige Phänomene. Und die sich noch selbst finden müssen. Das heißt, sie sind in so einer Art, sie sind relativ jung als Partei. Sie sind entstanden durch die Abspaltung von zwei Personen aus einer größeren Partei, die sich jetzt im Tiefflug befindet, nämlich die Sozialdemokratie in den Niederlanden. Vielleicht sollte man einfach nur ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um zu sehen, was für politische Ziele sie tatsächlich verfolgen. Wie erfolgreich sie die Interessen bestimmter Migranten oder der Migranten allgemein in den Niederlanden vertreten können und wie sie sich inhaltlich entwickeln. Aber Migranten oder die Türken? Und weißt du, ich glaube, hier verwechseln wir ein bisschen. Sie vertreten die Interessen nicht von Migranten, sie vertreten die Interessen von den Türken und zwar der türkischen Anhänger von Erdogan. Ich glaube nicht, dass irgendwie holländische Kemalisten sie unterstützen würden. Ja, es stimmt, dass mitunter jetzt momentan die Denkpartei sich ziemlich stark auf eine bestimmte Gruppe der Migranten in den Niederlanden fokussiert, vielleicht auch fokussieren muss, weil es einfach naheliegend ist. Die beiden Parteigründer sind selbst türkischstämmige Niederländer, also Öztürk und Kuzu, und das liegt einfach nahe. Sie werden aber, denke ich, auch nach und nach den Horizont zu erweitern versuchen und andere Migrantengruppen, die nicht aus dem gleichen Kulturbereich stammen, auch mit einbauen, stärker in das Programm. Es muss sich auch noch ein Programm etablieren. Ich denke, dass das alles sich zu schnell abgewickelt hat und dass die Partei sich immer noch inhaltlich finden muss und bestimmte andere Gruppen dann noch mit einbeziehen will. Was mich interessiert, ob solche Partei in Deutschland möglich wäre. Was glaubst du? Es ist bereits 2016 von einem türkischstämmigen deutschen Unternehmer eine Partei gegründet worden, die DENK sehr ähnlich ist. Die Allianz Deutscher Demokraten, Remzi Aru ist der Name des Unternehmers, ist ein bisschen unter Radar. Auch hier eine Parallele nach der Resolution des Deutschen Bundestages zum Armenien-Genozid. Und da wird es abzuwarten sein, wie sich diese Partei entwickelt. Aber ich glaube, dass in Deutschland solche Partei nicht so erfolgreich sein könnte, vor allem wegen der 5%-Hürde. Das ist der ganz große Unterschied und der Knackpunkt zwischen Niederlande und Deutschland. In Deutschland gibt es eine 5%-Hürde, in den Niederlanden nicht. Deswegen ist die Denkpartei mit 3 Sitzen jetzt im niederländischen Parlament vertreten. In Deutschland ist es komplizierter. Und was denkt ihr? Glaubt ihr, dass solche Parteien wie DENK oder ADD Zukunft haben? Oder glaubt ihr eher, dass bereits etablierte Parteien sich dann auch durch dieses Phänomen stärker wieder den Migranten zuwenden und dieser Effekt einfach verpufft? Schreibt in die Kommentare und wenn ihr das Video mögt, bitte liked es und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.